Kundgabe 2772. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.06.1943. Vorbedingungen der inneren Erleuchtung. Die Gnade der inneren Erleuchtung wird immer die Folge sein von uneigennütziger Liebetätigkeit. Also muss solche immer vorangegangen sein, wo Gott durch seinen Geist zu den Menschen kommt im Wort. Er gießet seinen Geist aus über jene Menschen, die ganz nach seinen Geboten zu leben sich bemühen, die also liebetätig sind und dadurch sich innig Gott verbinden, so dass er sie als seine Werkzeuge benutzen kann und er nun spricht durch jene, als ob er mitten unter ihnen weilt. Gott spricht zu den Menschen und er trägt ihnen das Evangelium zu. Er unterweiset sie von seinem Willen und führt sie ein in ein außergewöhnliches Wissen. Er erleuchtet ihren Geist, wie er es verheißen hat, während seines Erdenwandels. Doch es muss der Mensch auch entsprechend vorbereitet sein, damit der Geist Gottes in ihm wirken kann. Er muss dann lauschen auf die innere Stimme, die sich ihm kundgibt jederzeit. Alles Irdische muss er aus seinen Gedanken ausschalten und die Verbindung mit der geistigen Welt innig ersehnen. Er muss sich bereit machen als Empfangsgerät für die Ausstrahlung aus Gott, die ununterbrochen ins Weltall strömt. Es ist gewissermaßen das ganze geistige Reich beteiligt insofern, als dass die geistigen Wesen, die vollkommen sind und also Gott verbunden, die Ausstrahlung Gottes in Empfang nehmen und sie nun weiterleiten in das menschliche Herz, so dass der Seele nun vermittelt werden kann, was der Geist in ihr aus dem geistigen Reich empfängt. Je inniger der Mensch sich Gott anschließt durch Liebeswirken und demütiges Gebet, desto klarer und verständlicher vernimmt er die Stimme Gottes in sich zu seiner unaussprechlichen Freude und Beglückung. Denn was er empfangen hat, darf er behalten und gleichsam verwerten, indem er es den Mitmenschen vermittelt. Und auch diese Weitergabe wird unter dem Schutz des göttlichen Geistes stehen, in dem der Mensch gleichfalls erleuchteten Geistes ist, so er den Mitmenschen belehren will, so dass er nichts Falsches weitergeben kann, sondern nur die reine Wahrheit austeilt, weil ihn der Geist Gottes vor irrigen Lehren bewahrt. Wie leicht ist es für den Menschen, sich die reine Wahrheit anzueignen, und wie wenig wird diese Vergünstigung genützt. Gott hat seinen Geist versprochen allen denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Seine Gebote aber sind, ihn und den Nächsten zu lieben aus ganzem Herzen. Es zieht die Erfüllung dieser Gebote unnennbaren Segen nach sich, denn es wandelt der Mensch nun nicht mehr nur auf Erden, sondern er kann jederzeit das geistige Reich betreten und die Schätze des geistigen Reiches mit zur Erde nehmen. Alles Irdische fällt von ihm ab, so wie er das geistige Reich betritt. Und Gottes Liebe erbarmet sich der Unwissenheit des Erdenkindes und er leitet es in alle Wahrheit. Und nur die Wahrheit kann den Menschen beglücken. Nur die Wahrheit kann seiner Seele die Höherentwicklung gewährleisten. Denn die Wahrheit ist Kraft aus Gott, die den Menschen, dem sie zuströmt, mit Gott verbindet. Und darum muss der Mensch vorerst in der Liebe tätig sein, um die Wahrheit empfangen zu können, um von dem Geist Gottes erleuchtet zu sein und hell und klar erkennen zu können, was Wahrheit ist. Gott sendet seinen Geist aus über alle Menschen, die in der Liebe leben und die Stimme Gottes zu hören verlangen, und er führt sie durch seinen Geist ein in die Wahrheit. Amen.